Моя проповедь называется «Другие люди». Und meine Predigt heißt heute «Andere Menschen». Другие люди. Die anderen Menschen. Скажи «Другие». Sag «Andere Menschen». Скажи громко. Andere. Andere. Другие люди. Andere. Это Predigt, Leute. Серия проповедей, она называется «Einfach anders». Und das ist aus der Predigt-Serie «Einfach anders». Другие люди. Also andere Menschen. Давай включим Иоанна 7 глава. Lass uns Johannes 7 ansehen. С 37 стиха. Ab dem Vers 37. Aber am letzten, den großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Oh, Halleluja. 39 auch? Ah, bitte? Oh. Das waren die Ströme des lebendigen Wassers. Na, noch nicht, nein. Noch nicht? Noch nicht, das kommt aber. Magst du auch trinken? Ich habe, danke. Vers 39 auch, oder? 38, 39. Okay. Da sagte er aber von dem Geist, der die empfangen sollte, welche an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus закричал. Jesus schrie. Громко написано здесь. Also es steht geschrieben, es ist, er hat laut gesagt. Представляешь, вот это была картина, как сейчас. Weißt du, es ist, das war so ein Bild wie heute. Много людей. Viele Menschen. Собрались на праздник Кущи. Die haben zu dem Passafest. Кущи. Oder Кущи. Nein. Das ist kein Passafest gewesen, ne? Laubhüttenfest. Laubhüttenfest. Da, die sind zum Laubhüttenfest versammelt. Und длится 7 дней. Und der dauert 7 Tage lang. 7 дней. Stell dir vor, das sind 7 Tage, wo er dauert. В палатках. Und sie wohnten auch in Zelten. И последний великий день праздника. Und der letzte große Tag des Festes. Священник берет кувшин с водой. Nimmt der Priester ein Gefäß mit Wasser. И идет к, к храму. Und geht dann zum Tempel. И там выливает эту воду в медные чаши. Und gießt dieses Wasser in Kupferschalen. У алтаря. Bei dem Altar. И люди все это видят. Und die Menschen sehen das alle. Как он льет. Wie er das Wasser ausgießt. Вот так, как сейчас я буду. Also so wie ich jetzt das ausgieße. Я уже пролил, так что не страшно. Also ich habe jetzt schon ein bisschen was verschüttet, aber ist das nicht so schlimm? И вот так люди видят. Und die Menschen sehen dieses вот как, Bild. Как вы смотрите. Also wie, so wie ihr jetzt seht. И он так льет. Und er gießt und gießt. И вдруг крик. Und plötzlich kommt ein Schrei. Кто жаждет? Wer durstet? Иди ко мне. Komm zu mir. И пей. Und trinke. И все люди так. Und die Menschen so. Jesus. Jesus. Представляешь? Stell dir vor. Он испортил атмосферу полностью. Er hat diese Atmosphäre gleich komplett verdorben. Эту атмосферу религии. Also diese Religion, Atmosphäre der Religion. Когда все смотрели. Oder religiöse Atmosphäre. Вода. Oh, was ist das? Течет. Es kommt ein Wasser. Иисус смотрел на эти капельки. Und Jesus hat sich diese Tropfen angesehen. И его просто внутри там всего. Und er hat innen drin einfach nur geschüttelt und gerüttelt. Я должен. Er sagte, ich muss. Я должен это крикнуть. Also ich muss es rausschreien. Представляешь, он нарушает эту атмосферу религиозную. Stell dir vor, er stört diese Atmosphäre, diese religiöse Atmosphäre. Господь всегда портит атмосферу религии. Also der Herr stört, also verdirbt oder stört immer diese Atmosphäre der Religiosität. Amen. Amen. Если ты сегодня зайдешь в какую-нибудь религиозную церковь, und wenn du heute in so eine religiöse Kirche reingehst, где-нибудь там в лютеранскую, в католическую, православную, zum Lutheran, also evangelische, katholische, orthodoxe Gemeinde, и крикнешь там «Halleluja!» und schreist dort «Halleluja!» Фу, все на тебя посмотрят. Werden alle фу, auf dich schauen. А потом тебя еще попросят. Und dann werden sie dich nochmal bitten, hau jetzt ab. Знаешь, Иисус, он был таким. Und weißt du, Jesus war so. И он нарушил эту прекрасную религиозную атмосферу. Und er hat diese wunderschöne religiöse Atmosphäre gestört. И он хотел сообщить людям. Und er wollte unbedingt den Menschen mitteilen. Не смотрите на эту водичку. Schaut euch dieses Wasser nicht an. Эй, у меня источник. Denn ich habe die Quelle. И кто жаждет? Und wer dürstet? Иди ко мне. Komm zu mir. Ко мне. Komm zu mir. Sagt Jesus. Пей. Und trinke. И пей. Und trinke. И потом еще одна вещь. Und dann noch eine Sache. И вода. Und das Wasser, ему, was ich ihm gebe, в нем источником. Wird in ihm zu einer Quelle. Источником. Wird zu einer Quelle. Кто-то понимает, о чем речь? Jemand versteht hier, um was es geht hier? Знаешь, большинство людей живут этими бутылками. Weißt du, die meisten Menschen leben Бутылка. Durch diese Flaschen oder mit diesen Flaschen. Okay. Okay. Ты идешь в Aldi. Du gehst zum Aldi. В Lidl. Oder zum Lidl. Покупаешь эту расфасованную воду. Du kaufst dieses Wasser. Okay. И ты ее дома. Also abgefülltes Wasser. И за счет этого ты живешь. Und aufgrund dessen bist, lebst du. Но в деревнях люди живут за счет колодцев. Aber in den Dörfern leben die Menschen aufgrund des Wassers in den Brunnen. Brunnen. Они делают себе Brunnen. Also sie machen sich Brunnen. И это источник. Und das ist deren Quelle. Им не надо идти больше в Aldi. Also sie müssen nicht mehr zum Aldi gehen. И это класс. Und das ist klasse. У тебя прямо рядом всегда источник. Also du hast gleich nebendran immer eine Quelle. Сколько хочешь, сколько пей. Du kannst trinken, so viel du willst. Знаешь, те люди, которые сегодня в религиозности. Weißt du, die Menschen, die heute in diese Religiosität leben. Это как люди, которые живут бутылками. Das sind die gleichen den Menschen, die gleichen den diesen Flaschen. Они живут за счет этих бутылок. Also sie leben durch diese Flaschen oder aufgrund dieser Flaschen. От воскресенья к воскресенью. Also vom Sonntag zum Sonntag. Кто-то за них расфасовал эту воду. Also jemand hat dieses Wasser für sie abgefüllt. И потом подает им. Und präsentiert das ihnen. И они буль-буль-буль-буль-буль. Und sie trinken das. Спасибо, пастор. Danke, Pastor. Пошли домой. Jetzt gehen wir nach Hause. Okay. И ждешь, пока следующее воскресенье опять бутылка. Und dann wartest du auf den nächsten Sonntag auf deine nächste Flasche. Слышал? Hast du das gehört? А ты можешь иметь источник. Aber du kannst die Quelle haben. Hey, источник. Eine Quelle. Рядом. Всегда. Immer. Добрый день, Дух Святой. Guten Tag, mein lieber Heiliger Geist. Доброе утро, Дух Святой. Oder guten Morgen, Heiliger Geist. Сегодня утро, я говорю, Дух Святой, доброе утро. Heute früh sagte ich guten Morgen, Heiliger Geist. Он говорит, да, я здесь, привет. Und sagt, ja, ich bin hier. Hi. Привет, что надо? Hi, was brauchst du? Что надо? Was brauchst du? Серьезно? Das ist wirklich so. Знаешь, Дух Святой – это персона. Weißt du, der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Партнер. Das ist ein Partner. И ты с ним можешь общаться и дружить. Und du kannst dich mit ihm unterhalten und seine Freundschaft haben. Не просто сила, как говорят свидетели Иеговы. Also es ist nicht nur einfach eine Kraft, wie die Zeugen Jehovas sagen. А это персона. Sondern das ist eine Person. Личность. Das ist eine Persönlichkeit. Я строю с ним отношения. Und ich baue mit ihm eine Beziehung auf. Каждое утро. Jeden Morgen. Каждый день. Jeden Tag. Мой источник рядом со мной. Und meine Quelle ist immer bei mir. И людей, которые живут у источника, маловато. Und die Menschen, die an der Quelle leben, die sind zu wenige. Иисус говорит, иди ко мне. Und Jesus sagt, komm zu mir. Я источник. Ich bin die Quelle. Помнишь, когда в Ветхом Завете Моисей ударил в скалу? Kannst du dich erinnern aus dem Alten Testament, als der Mose in einen Fels reingehauen hat? И потекла вода. Und dann kam das Wasser raus. Да. И это был символ о Иисусе. Das war das Symbol für Jesus. Когда Моисей ударил второй раз, als Mose das zweite Mal reingehauen hat, Бог разгневался. Hat Gott sich entzürnt. За этот грех Моисей не вошел даже в землю обетованную. Und wegen dieser Sünde kam sogar Mose nicht in das verheißene Land. Слышишь? Stell dir vor. А что было такое страшное? Was war daran so schlimm? Ударил два раза, ну. Er hat doch zweimal reingehauen. Was ist daran schlimm? Потому что Бог видел в этой скале Иисуса. Denn Gott hat in diesem Fels Jesus gesehen. И из Иисуса потекла вода в нашу жизнь. Und aus Jesus floss das Wasser in unser Leben. Вода жизни. Das Wasser des Lebens. Когда его распяли на кресте. Als man ihn gekreuzigt hat am Kreuz. Его распяли. Man hat ihn gekreuzigt. И второй раз распинать Иисуса нельзя. Und das zweite Mal Jesus zu kreuzigen ist verboten. И Иисус однажды умер за все грехи наши. Und Jesus ist eines Tages mal gestorben für unsere Sünden. И стал источником Und для нас. Und wurde zu einer Quelle für uns. И если кто-то распинает снова Иисуса в своей жизни. Und wenn jemand Jesus nochmal kreuzigt in seinem Leben. Нет больше жертвы за грех. Dann gibt es kein Opfer mehr für die Sünde. То есть ты принял уже Иисуса. Das bedeutet, du hast Jesus schon angenommen. Но ты живешь во грехе. Aber du lebst immer noch in der Sünde. Игнорируешь полностью этот факт, что Иисус умер за тебя. Also du ignorierst völlig diese Tatsache, dass Jesus für dich gestorben ist. И сознательно продолжаешь жить во грехе. Und du hast bewusst in der Sünde leben. Тогда нет больше жертвы за грех. Dann gibt es auch kein Opfer mehr für die Sünde. Тогда грех не имеет прощения. Dann hat die Sünde auch keine Vergebung. И это серьезно. Und das ist ernst. Иисус говорит, иди ко мне. Und Jesus sagt, komm zu mir. И пей. Und trinke. Но он говорит здесь одно слово. Aber er sagt hier noch ein Wort. Очень решающее. Ein sehr entscheidendes Wort. Он не просто всех подряд зовет. Also er tut nicht alle, jeden Beliebigen zu sich rufen. Все приходят. Also alle kommen zu mir. Нет. Nein. Иисус говорит, иди, кто жаждет. Er sagt, komm zu mir, der dürstet. Also der Durst hat. Oh, это сильное слово. Und das ist ein sehr starkes Wort. Можно жаждать. Man kann dürsten. Я умираю от жажды. Also ich sterbe vor Durst. Okay, вот это слово здесь говорит Иисус. Und dieses Wort erwähnt hier Jesus. Тот, кто жаждет. Also derjenige, der richtig dürstet. Иди ко мне. Der kommt zu mir. И пей. Und trinke. Знаешь, что вот состояние христиан разное. Weißt du, der Zustand der Christen kann unterschiedlich sein. Можно просто желать. Man kann nur einfach sich was wünschen. А можно жаждать. Und man kann dürsten. Слышишь? Hörst du? Желаешь или жаждешь? Tust du es dir wünschen oder dürstest du danach? Жаждешь ты или ты жаждешь по-настоящему? Dürstest du oder dürstest du tatsächlich? Меня спросили недавно. Man hat mich vor kurzem gefragt. Как пережить Иисус? Wie kann man Jesus erleben? Как пережить крещение Духом Святым? Wie kann man die Taufe mit dem Heiligen Geist erleben? Знаешь как? Weißt du wie? Жаждать надо. Man soll dürsten. Жаждать. Man soll dürsten. Я тебе не могу объяснить технику. Ich kann diese Technik nicht erklären. Приди, встань на колени. Knie dich hin. Скажи, Господь Иисус. Sag, Herr Jesus Christus, ich bin hier. Крести меня Духом Святым. Und taufe mich mit dem Heiligen Geist. Нет. Nein. Это не поможет. Das hilft nicht. Жаждать надо. Man muss es dürsten. Amen. Amen. Однажды к Сократу пришел один человек молодой. Es kam eines Tages mal zum Sokrates ein junger Mann. Сократ это философ. Das ist ein Philosoph gewesen. Мудрый. Das war ein weiser Philosoph. И этот парень пришел к нему. Und dieser junge Mann kam zu ihm. И сказал: Научи меня мудрости. Und sagte zu ihm: Lehre mich die Weisheit. И Сократ ответил. Und Sokrates sagte ihm als Antwort: Ты хочешь мудрости? Willst du Weisheit? Пойдем на реку. Dann geh mal zum Fluss. Пойдем на реку. Geh mal mit mir zum Fluss. И они пошли на реку. Dann gingen sie zum Fluss. И он взял этого парня. Und hat diesen jungen Mann genommen. За шею. Hat ihn am hinten gepackt. И засунул его голову под воду. Und hat seinen Kopf unter das Wasser getaucht. И держал так. Und hat ihn so gehalten dort. Тот брыкался. Und der andere zappelte. И он поднял его. Und dann hat ihn noch mal rausgeholt. Говорит, что хочешь? Und sagt was willst du? Он говорит, мудрости. Und er sagt, Weisheit. Вот его опять назад. Dann hat ihn noch mal eingetaucht. Держит опять под водой. Und hält noch mal unter das Wasser. И тот парень уже умирает почти. Und der junge Mann, der stirbt fast und ertrinkt fast. Говорит, поднимает его. Dann holt ihn wieder raus. Говорит, что хочешь? Und sagt, was willst du? Мудрости. Ich will Weisheit. Он его опять третий раз. Dann hat ihn zum dritten Mal reingetaucht. И уже почти утопил его. Also hat ihn fast umgebracht. В следующий раз он его вытащил. Das beim dritten Mal holt ihn raus. Что хочешь? Was willst du? Говорит, воздуха. Und dann sagt Luft. Luft, говорит. Luft. Он говорит, вот когда захочешь мудрости, как воздуха. Und dann sagt zu ihm, wenn du die Weisheit willst, wie die Luft. Тогда приходи. Dann komm zu mir. А пока иди. Und jetzt geh erst einmal. Слышишь? Hörst du das? Вот мы жаждем или жаждем по-настоящему. Deswegen dürsten wir oder dürsten wir wirklich. Жаждешь ли ты или жаждешь по-настоящему? Dürstest du oder dürstest du tatsächlich? Знаешь, тот, который только хочет. Weißt du, derjenige, der es nur will. Как на в ресторане. Я это хочу, это не хочу. Wie in einem Restaurant. Ich möchte das oder das. Ничего не получится. Dann wird nichts daraus kommen. Надо жаждать. Man muss dürsten. Слышишь меня? Hörst du mich? Есть люди, которые сегодня что-то получат. Und es gibt Menschen, die werden heute was bekommen. А есть, которые ничего не получат. Und es gibt Menschen, die nichts bekommen кроме werden. Информации в голове. Außer Information für ihr Kopf. Но в духе они не получат. Aber im Geist werden sie nichts bekommen. Потому что они не жаждут. Denn sie dürsten nicht. Тебе надо жаждать его. Du musst dürsten heute. Это сказал он о Духе Святом. Das sagt über den Heiligen Geist. И это не хорошее чувство просто. Und das ist nicht nur einfach ein gutes Gefühl. Das, was kommt und dann wieder geht. Das ist eine Person. Das ist eine Beziehung. Weißt du, du kannst eine Beziehung brechen. Ganz am Anfang. Und du kannst jahrelang leben. Also 30 Jahre lang, wie ich mit meiner Frau. Das sind Beziehungen. Das уже. Ist was Festes. Das ist das, was geprüft war. Das ist schon auf die Festigkeit geprüft worden. Und das kostet was. Das ist ganz was Wertvolles. Verstehst du, du kannst nicht das brechen, was dir wertvoll ist, was dir kostbar ist. Und mit dem Heiligen Geist verhält sich genauso. С ним есть отношения. Man hat mit ihm eine Beziehung. Или не имеет отношения. Oder man hat keine Beziehung mit ihm. Если ты имеешь отношение долго с Духом Святым, wenn du eine lange Zeit eine Beziehung mit dem Heiligen Geist hast, то ты понимаешь, dann verstehst du, что эти отношения можно легко разрушить, dass man diese Beziehung leicht auch brechen kann, zerbrechen kann. Ты можешь просто огорчить Духа Святого. Du kannst einfach den Heiligen Geist betrüben. Когда ты что-то брякнул, wenn du irgendwas Blödes gesprochen hast, про кого-то что-то брякнул, oder wenn du über jemanden gelästert hast, когда ты в мыслях своих про кого-то говоришь что-то такое, wenn du in deinen Gedanken über jemanden was Schlechtes sagst, и Дух Святой отходит. Und der Heilige Geist entfernt sich. Он не живет в таком сердце. Denn er lebt in so einem Herzen nicht. Okay. Okay. Okay. Думай. Okay. Denk dir weiter. И ты вдруг чувствуешь, о, Дух Святой, ты где? Und du fühlst plötzlich und sagst zu dir, wo bist du, Heiliger Geist? Он говорит, а, я чуть-чуть в сторонке. Und er sagt, ich bin ein bisschen jetzt zur Seite gegangen. А почему? Wieso bist du weg? Ja, ты же такие вещи говорил. Denn du hast doch solche Dinge geredet. Ты такие вещи думал. Und du hast solche Dinge gedacht. Okay. Okay. Понимаешь? Verstehst du? И когда Давид согрешил, weißt du, als er David gesündigt hat, что-то произошло. Dann passierte was. Он почувствовал это. Er hat es gespürt. Дух Святой ушел. Der Heilige Geist hat ihn verlassen. И ты читаешь Псалом 50. Und du liest in dem Psalm 50. И он кричит там, говорит. Und er schreit dort. Бог, Духа Святого не отними от меня. Mein Gott, nehme mir den Heiligen Geist nicht weg. Не отними только его. Aber nur nicht den Heiligen Geist mir wegnehmen. Все можешь забрать. Du kannst alles nehmen. Но его не отними, пожалуйста. Aber ihn nehme mir bitte nicht weg. Знаешь, он был человек, который имел отношения с Духом. Weißt du, er war ein Mensch, der eine Beziehung zum Heiligen Geist hatte. Я тебе просто очень вот желаю от сердца. Und ich wünsche dir vom Herzen. Строй отношения с Духом Святым. Bau eine Beziehung mit dem Heiligen Geist auf. Когда у тебя есть отношения с Духом Святым. Wenn du eine Beziehung mit dem Heiligen Geist hast. О, тогда будет сложно согрешить. Dann wird es dir schwer fallen zu sündigen. Потому что ты знаешь, он отойдет. Denn du weißt dann, dass er weggeht. А, он может отойти. Denn er kann weggehen. И потом ты будешь его искать. Und dann wirst du ihn suchen müssen. И ты будешь просить Господь. Und du wirst nochmal bitten, Herr. Прости меня. Bitte vergebe mir, komm wieder zurück. И это не так легко. Und es ist nicht so einfach. Знаешь? Verstehst du? Поэтому Дух Святой это сила святости. Deswegen der Heilige Geist ist die Kraft der Heiligkeit. Ты боишься потерять его присутствие. Du hast Angst, seine Gegenwart zu verlieren. Поэтому ты не смотришь определенные вещи. Deswegen schaust du dir bestimmte Dinge nicht an. Поэтому ты не говоришь определенные вещи. Deswegen sprichst du auch bestimmte Dinge nicht aus. Ты боишься потерять его присутствие. Weil du hast Angst, seine Gegenwart zu verlieren. Halleluja. Halleluja. Когда он рядом, wenn er dabei ist, wenn er nebendran ist, все в порядке, dann ist alles in Ordnung. И ты чувствуешь это. Und du fühlst das auch. И тогда все круто и классно. Und dann alles ist cool und klasse. Halleluja. Halleluja. Ой, что-то я заговорился. Irgendwie bin ich jetzt. Давай ich посмотрим mich дальше. Lass uns dann weiter ansehen. 40, 41 стих. Denn Vers 40 und 41. Viele nun Deutsch gleich? Da. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Смотри, как люди начали говорить про Иисуса. Schau hier, wie die Menschen angefangen haben, über Jesus zu reden. Вот после того, как он так закричал. Also nachdem er das rausgerufen hat. Кто жаждет, иди ко мне. Wer dürstet, der soll zu mir kommen. И люди говорят, это пророк. Und die Menschen sagen, das ist ein Prophet. А другие говорят, да, это Христос. Und die anderen sagen, das ist der Christus. И начинается дискуссия в народе. Und dann fängt die Diskussion im Volk. И христианин, он должен быть предметом разговора. Und der Christ soll ein Anlass sein für ein Gespräch. Amen. То есть о тебе должны говорить. Also, das bedeutet, über dich muss man reden. Не всегда это хорошее. Also, не всегда это лучше. Also es ist nicht immer das Beste. Но про Иисуса тоже говорили разное. Aber über Jesus hat man auch verschiedenes geredet. Знаешь, кто-то критиковал его. Weißt du, jemand hat ihn kritisiert. Кто-то готов его был распять. Jemand war bereit, ihn zu kreuzigen. Другие очень любили его. Die anderen haben ihn vom Herzen geliebt. Но все говорили про него. Aber alle sprachen über ihn. Предметом разговора. Also er war der Anlass zum Gespräch. Если ты христианин. Und wenn du ein Christ bist. И Дух Святой в тебе. Und der Heilige Geist wohnt in dir. Люди начинают за тобой воротить голову. Dann fangen die Menschen sich umzudrehen. Dir, also zu dir, Amen, oder? Да, ja? Да. Думать, also говорить. Sie fangen an zu denken, sie fangen an über dich zu reden, denn du stichst heraus. Du bist anders. Знаешь, люди, weißt du, die Menschen, die mit dem Heiligen Geist ausgefüllt sind, überfüllt sind, die sind anders. Другие. Die sind anders. Раз, sag nochmal, die sind anders. Sag anders. Другие. Люди, которые исполнены Духом Святым, они другие. Menschen, die mit dem Heiligen Geist gefüllt sind, die sind anders. И Деяния 2 глава рассказывает про еще один праздник кощи. Und Apostelgeschichte 2, von Vers 12 bis 13, erzählt auch noch über diesen Laubhüttenfest. Это был такой же праздник, как тогда, где Иисус закричал: «Иди ко мне!» Das war dasselbe Fest, wo damals Jesus rausgerufen hat: «Komm zu mir!» Это был день Пятидесятницы. Das war der Pfingsttag. Когда Иисус тогда это проговорил. Als Jesus das damals rausgesprochen hat. И пару лет спустя. Und paar Jahre später. Опять праздник кущи. Schon wieder das Laubhüttenfest. И здесь происходит следующее. Und hier passiert Folgendes. Когда Дух Святой сходит на учеников. Als der Heilige Geist auf seine Jünger kommt. Это был как раз день рождения церкви. Das war genau der Tag, wo die Gemeinde entstanden ist. Это был ihr Geburtstag. Первый праздник Пятидесятницы. Also das war der erste Fest vom Pfingsten. Дух Святой сошел. Also der Heilige Geist kam runter. И эти ученики начали говорить на иных языках. Und diese Jünger fingen an, in anderen Sprachen zu reden. И люди это понимали. Und die Menschen verstanden das alles. И они удивлялись. Und sie verwunderten sich. Потому что они все были из разных стран. Denn sie stammen alle aus verschiedenen Ländern. Но они слышали и понимали их на своем собственном языке. Aber sie hörten sie und verstanden sie jeder in seiner Sprache. А эти ученики были из одной местности. Aber diese Jünger waren alle aus einer Ortschaft, aus Galiläa. Они не могли говорить по-африкански. Also sie konnten keine afrikanische Sprache. Они не могли говорить по-персидски. Also sie konnten kein Persisch. И это все были люди из разных стран, которые Und там diese сидели. Menschen waren alle aus verschiedenen Ländern. Но понимали их. Aber sie verstanden sie. И на арабском языке. Auf Arabisch. Здесь написано, были люди с Аравии. Hier steht auch geschrieben, dass Menschen auch aus Arabien da waren. И они слушали и говорили, 12 стих. Und im Vers 12 sagten sie, sie hörten und sprachen. 12 und 13, bitte. 12 und 13. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen eine zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind wohl voll süßen Weines. Marie. Эти люди опять становятся предметом разговора. Schau her, diese Menschen werden wieder zum Anlass zu einem Gespräch. Когда об Иисусе начали спорить, als über Jesus angefangen wurde zu diskutieren, так и здесь про учеников Иисуса начинают дискутировать. Also genau so fängt hier die Diskussion über die Jünger Jesu. Что это? Was ist das? Кто это? Wer ist das? Что с ним произошло? Was ist hier passiert? Люди, которые исполнились Духом Святым, они становятся предметом разговора. Weißt du, Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die werden zu einem Anlass zu einem Gespräch. И это хорошо. Und das ist gut. Если Дух Святой в тебе, wenn der Heilige Geist in люди dir ist, будут видеть это. Dann werden die Menschen das auch sehen. Amen. Amen. И они начинают спорить и говорят: «Эй, Und они, sie fangen наверное, an zu streiten miteinander, zu diskutieren. Они, наверное, пьяные. Wahrscheinlich sind sie betrunken. И Петр начинает объяснять и говорит: Aber der Petrus fängt ihnen das zu erklären. Не, они не пьяные. Sagt, nein, nein, die sind nicht berauscht. Ну кто же утром пьет? Ну, Wer говорит? Trinkt denn in der Früh? Was redet ihr? Эй, они исполнились Духа Святого. Denn sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Это Он пришел, Denn er kam, которого обещал Бог. Den uns Gott versprochen hat. Знаешь, когда Дух Святой приходит, weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, ты это не понимаешь в голове. Du begreifst das in deinem Kopf gar nicht. И Дух Святой это не для головы. Und der Heilige Geist ist nicht für deinen Kopf. Nicht für deinen Kopf. Nicht für deinen Kopf. Nicht für deinen Kopf. Nicht für deinen Kopf. Für deinen Geist. Der ist für deinen Geist. Если ты будешь пытаться все своей башкой понять, wenn du versuchen willst, alles mit deinem Kopf zu verstehen, твоя башка лопнет, dann wird dein Kopf platzen, и ты ничего не получишь und от du Бога. Wirst gar nichts bekommen. У тебя есть Дух. Denn du hast einen Geist. Geist. Скажи Дух. Sag Geist. Он шире. Er ist viel weiter. Чем твоя черепушечка. Als dein Schädelchen. Amen. Als dein Schädel. Amen. И не пытайся понять Бога. Und versuche nicht, Gott zu verstehen. Kannst vergessen. Du kannst es vergessen. Amen. Amen. Мне нравится Господь, что я его не понимаю. Also mir gefällt mein Herr, weil ich ihn nicht verstehe. Я жену-то не понимаю, как я Бога могу понять? Ich verstehe manchmal meine Ehefrau nicht, wie kann ich Gott verstehen? 30 лет с ней живу, все же не могу понять. Also ich lebe fast 30 Jahre mit ihr und verstehe sie auch noch nicht immer. Как я могу понять Бога? Und wie kann ich Gott dann begreifen? Вы здесь? Seid ihr hier? Amen. Amen. О, он великий. Er ist groß. И он приходит, подожди, подожди. Warte, warte, warte. Ja, он приходит. Und er kommt. И вселяется в твой дух. Und wohnt dann in deinem Geist. Geist. приходит в дух. Er kommt in deinen Geist hinein. И ты чувствуешь его. Und du fühlst ihn. И ты не понимаешь. Und du verstehst nichts. А что это такое? Was ist das? Бракатрала гараша караласа. Was ist das? Караласа караламасарала. А что это такое? Was ist das? Это для духа. Das ist für deinen Geist. Это не для твоей головы. Das ist nicht für deinen Kopf. Вот там в духе происходит процесс. Aber in deinem Geist geschieht jetzt ein Prozess. И ты чувствуешь, ты помолился чуть-чуть. Und du fühlst, wenn du ein bisschen gebetet hast. Ты чувствуешь, дух строится. Also du fühlst, wie dein Geist aufgebaut wird. А голова пустая. Und der Kopf ist leer. Все классно. Und es ist alles gut. Все cool. Amen. Es ist alles cool. Amen. Дух важнее, чем голова. Denn der Geist ist wichtiger als dein Kopf. Что-то мало, слабо. Аминь. Irgendwie war das ein ziemlich schwaches Amen. Yeah. И когда ты сюда придешь после проповеди? Und wenn du hierher kommst nach der Predigt, чтобы получить крещение Духом Святым, die Taufe mit dem Heiligen Geist zu bekommen, тогда не проси больше ничего. Dann bitte, bitte nichts mehr. Не проси. Bitte nichts mehr. Господь, дай, дай, дай. Herr, gebe, gebe, gebe, gebe. Дай, дай, дай. Gebe, gebe, gebe, gebe. Кажется, что если ты будешь его просить, он тебе это даст. Man denkt sich, wenn du ihn ständig darum bittest, dass es dir gibt. Иисус не сказал, что тебе надо просить. Jesus hat nicht gesagt, dass du bitten sollst. Что он сказал? Was hat er gesagt? Сказал, иди. Er sagt, geh. Ногами шевели. Also mit, beweg deine Beine. Первое. Иди. Das ist das Erste. Geh. Потом что? Was ist danach? Пей. Trinke. Что значит пить? Was bedeutet trinken? Просить? Bitten? Дай, дай, дай, дай, дай. Gib дай, mir, дай, gib дай, mir, дай. Gib mir. Нет. Nein. Просить это означает открывать рот. Also bitten bedeutet den Mund aufzumachen. И заливать туда. Und dort rein zu gießen. Заливать. Rein zu fließen oder rein zu rein zu gießen. Ja. Rein zu gießen, ja. Amen. То okay. есть ты ничего уже не просишь. Also du bittest gar nichts. Ты просто открываешь свой рот. Du machst einfach deinen Mund auf. И начинаешь произносить то, что у тебя на языке. Und fängst das auszusprechen, was bei dir auf der Zunge liegt. Ты молишься на иных языках. Du fängst in anderen Sprachen zu beten. То, что ты не понимаешь головой. Also das, was du mit deinem Kopf gar nicht verstehst. Но твой дух. Aber dein Geist. Начинает говорить. Fängt an zu reden. Это слова Духа Святого. Das sind die Worte des Heiligen Geistes. Которые ты должен выговаривать. Was du aussprechen solltest. Тогда ты будешь пить. Dann wirst du trinken. Пить. Dann wirst du trinken. Будешь пить. Du wirst trinken. И вдруг у тебя внутри. Und plötzlich in die innen. Появляется источник. Entsteht eine Quelle. Из чрева. Und das heißt dann aus deinem Leib. Не из головы. Nicht aus deinem Kopf. Из чрева. Sondern aus deinem Leib. Потекут реки. Werden die Ströme fließen. Реки. Das werden die Ströme fließen. И вдруг ты уже имеешь этот язык. Und plötzlich hast du diese Sprache. Ты обладаешь этим языком. Du besitzt dann diese Sprache. И ты просто им говоришь этим Und языком. Und du sprichst einfach diese Sprache aus. Когда Дух Святой касается тебя. Denn wenn der Heilige Geist dich berührt. Тебе надо просто открыть рот. Dann musst du einfach nur deinen Mund öffnen. И говорить эти слова. Und einfach diese Worte aussprechen. Которые Бог дает тебе. Die Gott dir eingibt. И не сомневайся. Und zweifle nicht. Что это Дух Святой. Dass es der Heilige Geist ist. Иногда люди говорят, откуда я знаю, что это Дух Святой? Wenn die Menschen sagen, woher weiß ich, dass es der Heilige Geist war? Да, очень просто. Ganz einfach. Мы же здесь молимся. Wir beten doch, Herr. Здесь же Дух Святой. Hier ist doch der Heilige Geist. Здесь же не черти, амен. Hier sind doch keine Dämonen, amen. Здесь не черти. Also hier sind doch keine Dämonen. Здесь Дух Святой. Hier ist der Heilige Geist. Когда ты просишь, Und wenn du bittest, написано, что Отец дает тебе то, о чем ты просишь. Steht geschrieben, dass der Vater dir das gibt, was du bittest. Если кто-то попросит хлеба, wenn jemand um Brot bittet, Иисус говорит, Отец не даст камень. Jesus sagt, wird Gott dir keinen Stein geben. Amen. Говори уже сейчас на языке. Du kannst jetzt schon in den Sprachen reden. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Heilige Geist. Der Heilige Geist ist hier. Я знаю, что Дух Святой будет сегодня крестить людей. Ich weiß, dass der Heilige Geist heute die Menschen taufen wird. И он выберет самых жаждущих. Und er wird die alle Dürstenden auswählen. Самых жаждущих. Also die am meisten dürsten. О, Halleluja. Halleluja. Вот представь, Иисус будет проходить здесь. Stell dir vor, Jesus wird hier durch die Reihen gehen. И будет выбирать самых жаждущих. Он wird die auswählen, die am meisten dürsten. Выберет ли он тебя? Wird er dich auswählen? Жаждущие, идите все к водам. Alle die dürsten, geht alle zum Wasser. Идите ко мне, говорит. Kommt alle zu mir, sagt Jesus. Я тебе очень желаю. Und ich wünsche es sehr für dich. Однажды я получил это переживание крещения Духом Святым. Ich habe das einmal dieses Erlebnis gehabt und habe die Taufe mit dem Heiligen Geist bekommen. Это было вечером. Das war abends. Я сидел дома. Ich saß zu Hause. 9 часов. Das war 9 Uhr abends. И я молился. Und ich habe gebetet. Просто молился. Ich habe einfach nur gebetet. Обычным языком. Mit einer normalen, also mit einer gewöhnlichen Sprache. Я помню даже, о чем я молился, но не буду тебе рассказывать. Ich weiß sogar, was ich gebetet habe, aber das werde ich dir jetzt nicht erzählen. И вдруг что-то такое очень горячее пришло. Und plötzlich kam irgendwas Heißes. Я стал плакать. Ich fing an zu weinen. И из моего рта потекли слова. Und aus meinem Mund flossen Wörter raus. Которые я не понимал. Die ich nicht verstand. Я не молился о том, чтобы Бог крестил меня Духом. Ich habe nicht dafür gebetet, dass Gott mich mit dem Heiligen Geist tauft. Но в этот момент Aber in diesem Moment я стал говорить слова, которые я не понимал. Fing ich an, die Worte auszusprechen, die ich nicht verstand. Ничего большего особенного не произошло. Es passierte nichts Besonderes dann mehr. Не было грома с неба. Es kam kein Donner vom Himmel. Не пришел мне ангел. Es kam kein Engel zu mir. Никто не вкладывал мне магнитофон в рот. Also keiner hat mir ein Mikro in meinen Mund reingelegt. И нажимал там кнопку. Und hat dort irgendwelche Knöpfe eingeschalten. Нет. Я просто выговаривал. Nein, ich habe einfach diese Worte ausgesprochen. Эти слова. Also diese Worte. И когда я лег спать, я подумал, а что это было? Und als ich zu Bett ging, habe ich mich so gefragt, was war das? И потом, через несколько дней до меня дошло. Und dann, ein paar Tage später, habe ich begriffen, это был Дух Святой. Das war der Heilige Geist. Крещение Духом. Das war die Taufe mit dem Heiligen Geist. Святые. Ты можешь пережить сегодня это. Du kannst das heute erleben. Kannst du. Если ты жаждешь. Wenn du dürstest. Если ты жаждешь. Wenn du dürstest. Очень важно жаждать Бога. Es ist ganz wichtig, nach Gott zu dürsten. И не упустить этот момент. Und diesen Moment nicht zu verpassen. Кто-то говорит, я имею уже Дух Святой через покаяние. Also jemand sagt, ich habe durch meine Bekehrung den Heiligen Geist bekommen. Зачем мне еще эти языки? Wofür brauche ich dann diese andere Sprachen? Люди говорят, это же мелочи уже. Also die Menschen sagen, das sind noch nur Kleinigkeiten. Ну, хочешь, не хочешь, там. Also wenn du willst oder nicht willst. Можешь просить, если хочешь, не хочешь. Du kannst bitten, wenn du willst, wenn du nicht willst, dann lass es. Знаешь, есть разница. Weißt du, es gibt einen Unterschied. Без него. Ohne ihn. Без крещения. Ohne die Taufe. Без силы. Ohne die Kraft. И силой Духа Святого. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Есть одна машина. Und es gibt ein Auto. Я люблю это сравнение. Also ich mag diesen Vergleich. Есть машина самая дешевая в мире. Also es gibt das billigste Auto auf dieser Welt. Она называется Tato Nano. Also die heißt Tato Nano. Tato Nano. Стоит 2000 евро. Sie kostet 2000 Euro. Новая. Die ist neu. 2000 евро. 2000 Euro. Ее изобрел один из самых богатых людей в Индии. Also dieses Auto hat einer der reichsten Menschen in Indien zusammengebaut. Also Tata Ratan heißt er. Вот он его изобрел. Also der hat dieses Auto erfunden und gebaut. И продает его самым бедным людям в Индии. Und verkauft das den ärmsten Menschen in Indien. И это машина. Das ist auch ein Auto. Там четыре колеса. Dort gibt es vier Reifen. Там есть руль. Dort gibt es ein Lenkrad. Там есть двери. Dort gibt es Türen. Там можно ехать. Man kann fahren mit dem Auto. Но там нет никаких обычных уже для нас всех вещей. Aber dort fehlen alle gewöhnlichen Dinge, die wir in unseren Autos haben. Там нет вентиляции, салона. Dort gibt es keine Klimaanlage. Вообще нет вентиляции. Dort gibt es überhaupt keine Lüftung. Нет резиновых уплотнителей на дверях. Dort gibt es keine Gummis an den Türen. Там нет даже багажника. Dort gibt es nicht einmal einen Kofferraum. Это тоже машина. Das ist auch ein Auto. А есть Mercedes. Und es gibt einen Mercedes. Ты можешь сесть в него. Du kannst dich reinsetzen. И он сам все включает. Er schaltet alles selber ein. Ты ты просто едешь. Du fährst einfach. И наслаждаешься. Und genießt diese Fahrt. Мощный мотор. Ein starker Motor. Сейчас уже другую изобрели, еще дешевле. Also jetzt hat man schon bereits noch ein Auto gebaut, noch günstiger. На 100 евро дешевле. Also 100 Euro günstiger. У нее целых 13,2 лошадей. Sie hat 13,5 PS. 13,2 лошади. Also 13,2 PS. Это так важно. Das ist so wichtig. Даже два еще есть. Sogar gibt es noch 2 dazu. Эти индийцы, они такие счастливы. Diese Inder sind so glücklich. Что вот эта рикша на колесах, она может ехать. Dass diese Rikscha auf vier Rädern, dass sie fahren kann. Что они могут добраться с А до Б. Also sie können dann von Punkt A bis zum Punkt B kommen. Ты можешь поехать в небо. Weißt du kannst in den Himmel fahren. На Татаран. Auf Tatarana. А можешь на Мерседес. Und kannst mit einem Mercedes dahin fahren. Ты выбираешь. Also du wählst das. Если ты доедешь до небес на Татарана, also wenn du bis zum Himmel mit Tatarana schaffst, пусть тебя Бог благословит. Dann soll der Herr dich segnen. Ветер тебе попутный. Und soll dir einen guten Wind schicken. И там можно добавлять и помогать еще. Man kann dann noch ein bisschen nachhelfen, ein bisschen noch nachpusten. А если у тебя есть крещение Духом Святым? Aber wenn du die Taufe mit dem Heiligen Geist hast, вот это другое дело. Das ist was anderes. Soll ich das auch noch machen? Твой турбо, он уже заведен. Dein Turbo ist schon eingeschaltet. И ты чувствуешь, как в тебе турбо завелось. Und du fühlst, wie der Turbo-Motor in dir angekommen, angeht. Ja, когда ты молишься на языках, это турбо. Und weißt du, wenn du in Zungen betest, dann ist das wie ein Turbo. Turbo. Weil wie das ein Turbo ist. Он уже прокачанный там. Und ist schon durchgedrückt dort. Ты чувствуешь сила. Also du fühlst diese Kraft. Сила. Du fühlst diese Kraft. Сила пришла. Es kam die Kraft. И ты поехал. Und du fährst los. Это крещение Духом Святым. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Я советую тебе посидеть однажды в такой в такой атмосфере. Und ich rate dir, mal in so einer Atmosphäre mal zu sitzen. Я думаю, что мужики меня понимают. Ich denke, dass alle Männer mich hier verstehen. Женщины немножко, конечно, так. Frauen vielleicht nicht. Пригрустили. So, die sind jetzt ein bisschen trauriger. Ага. Geworden. О, у тебя есть этот другой совершенно уровень. Also du hast diesen absolut anderen Level. Когда ты получаешь крещение Духа. Wenn du die Taufe mit dem Heiligen Geist bekommst.